Wie ja gesagt wurde, ich würde heute Abend versuchen, ein wenig über den ganzen Irrsinn im Nahen Osten zu sprechen, aus der Perspektive eines nicht nur vermeintlich erstarkten Iran, sondern auch eines Iran, der zunehmend als Partner und Alliierter wahrgenommen wird im sogenannten Krieg oder Kampf gegen den Islamischen Staat, was de facto inzwischen zumindest in Teilen des Irak dazu führt, dass die US-Luftwaffe als Luftwaffe schiitischer Milizionäre fungiert, die nicht der irakischen Armee oder der irakischen Regierung unterstellt sind, sondern direkt iranischen Kommandeuren beziehungsweise dem iranischen Revolutionsführer. Schiitische Milizen, die in der Zeit, als die USA noch mit Soldaten im Irak präsent gewesen ist, zwischen 2003 und 2011, beteiligt gewesen sind an dem sogenannten Widerstand gegen die Besatzung und auf die geschätzt bis zu 70% aller Anschläge auf US-Soldaten zurückzuführen sind. Also eine absurde Situation, deren ganze Dimension sich ganz offensichtlich weder in Europa noch auch in großen Teilen der USA überhaupt sozusagen klar ist. Im Augenblick turnt General Qasem Soleimani, der Chef der iranischen Al-Quds-Brigaden, also derjenigen Einheiten des Iran, die nicht dem iranischen Militär unterstehen, sondern als Revolutionsmilizen direkt sozusagen politischer Herrschaft unterstehen, ununterbrochen im Irak rum, schießt Selfies, stellt die ins Netz und koordiniert on the ground die Bodentruppen, die vermeintlich gegen den Islamischen Staat, etwa in Tikrit oder Ramadi, kämpfen, während auf der anderen Seite über ihm Flugzeuge der US-Luftwaffe fliegen. Und wenn man die Akte von diesem Herrn Qasem Soleimani durchschaut, die sich angucken würde, die sowohl im State Department wie bei der CIA liegt, dann ist das eine der dicksten Akten über einen der Masterminds von Terroranschlägen in den letzten 20 Jahren, nicht nur im Nahen Osten, also im Libanon, im Irak, in Syrien, sondern auch weltweit. Man weiß etwa, dass Qasem Soleimani hinter den Anschlägen auf das jüdische Zentrum in Argentinien gestanden hat. Und insgesamt dürfte, wenn man alles zusammen addiert, die Liste von Terroraktivitäten von Qasem Soleimani so lang sein, dass sie selbst Osama bin Laden in den Schatten stellt. Dieser Qasem Soleimani also koordiniert im Irak den Krieg gegen den Islamischen Staat, ein Krieg gegen den Terror, obgleich er selber einer der größten Terroristen im Nahen Osten ist. Dass man je sozusagen vor so einer Situation steht, dass plötzlich der Iran ganz offiziell als Partner im Kampf gegen den Terror behandelt, bezeichnet wird, ist so verrückt, dass es mir zunehmend schwerfällt, überhaupt noch sozusagen über diese Entwicklung zu sprechen. Ich denke, schon vor 9 Monaten, als sich diese Allianz mehr oder weniger abgezeichnet hat, hatte ich ja meinen letzten Vortrag hier in Leipzig und habe davor gewarnt, dass so etwas geschehen könnte. Die Warnung ist folgenlos verhallt. Ich bin auch kein großer Narzisst und glaube, dass meine Warnungen irgendjemanden interessieren. Aber es ist sozusagen eingetreten, was man damals schon sehen konnte. Mit den entsprechenden Folgen. Der Iran, und darauf werde ich nachher in Details eingehen, hat aus einer Mischung aus Größenwahn, aber auch einer Situation, wo er ein wenig mit dem Rücken an der Wand steht, in den letzten Monaten seine Aktivitäten im Nahen Osten ganz immens ausgedehnt und befindet sich momentan aktiv im Krieg in Syrien, im Libanon, im Jemen und in dem Irak. In Syrien hält sich das Assad-Regime, das inzwischen nach 4 Jahren blutigem Bürgerkrieg, wobei Bürgerkrieg ein bisschen falsches Wort ist, ist es hauptsächlich ein Krieg, den das syrische Militär gegen Zivilisten führt, aber nennen wir es Bürgerkrieg. In Syrien ist inzwischen das Assad-Regime selbst weitgehend fertig. Die syrische Armee ist eigentlich nicht mehr wirklich einsatzfähig. Und wer in Syrien Assad noch de facto an der Macht hält, ist der Iran finanziell und mittels der Hisbollah, also jener schiitisch-libanesischen Miliz, die der Iran seit Ende der 70er Jahre systematisch aufgebaut hat und von denen mehrere tausend ihrer Elitekämpfern an zentral wichtigen Stellen in Syrien im Einsatz sind, mittels Milizen aus anderen Ländern, schiitischen Milizen aus anderen Ländern, etwa dem Irak, Jemen oder Afghanistan und vor allen Dingen aufgrund von Einsatz von Revolutionsgardisten bzw. Al-Quds-Brigadisten. Inzwischen schätzt man, dass mehrere 10.000 Iraner im Syrien im Kriegseinsatz sind und einige der Fronten nur noch halbwegs gehalten werden, weil der Iran dort sozusagen kämpft. Von syrischer Seite ist da nicht mehr viel zu haben. Der Iran pumpt Milliarden nach Syrien, um das Assad-Regime an der Macht zu halten. Das Assad-Regime, Vater und später auch Sohn, ist eine ganz, ganz zentrale Scharnierstelle für die Nahostpolitik der Islamischen Republik Iran. Warum ich manchmal in diesem Vortrag jetzt von Islamischer Republik sprechen werde und manchmal von Iran, erkläre ich euch nachher. Ich denke nämlich, dass es sich im Iran um ein Zwitterwesen handelt. Und nur wenn man versteht, dass der Iran bzw. die Islamische Republik ein Zwitterwesen sind, kann man auch diese Außenpolitik verstehen. Ein Schritt zurück. Was hat der Iran eigentlich in Syrien, im Libanon, im Irak und im Jemen verloren? Eigentlich ist der Iran nicht wirklich ein Nahostland, es grenzt, sondern es bedarf für iranische Politik seit der Islamischen Revolution 1979 eines immensen finanziellen, logistischen und militärischen Aufwandes, diese Präsenz in unterschiedlichen Ländern des Nahen Ostens aufrechtzuerhalten. Eben Syrien bringt dem Iran nichts, Syrien kostet dem Iran einen Haufen Geld. Dasselbe gilt für den Jemen, wo der Iran, der Jemen ist das ärmste Land in der ganzen Region, wo inzwischen geschätzt 50% der Bevölkerung unter Existenzminimum leben, Kinder an Hunger leiden, wie die humanitäre Situation in Syrien aussieht, brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu erklären. Das hat sich inzwischen nach 4 Jahren rumgesprochen. Das heißt, das sind völlig zerstörte Failed States, aus denen nichts herauszuholen ist, sondern in denen jedes Engagement ein Haufen von Geld, aber auch von Menschenleben kostet. Sterben täglich auch iranische Kämpfer in diesen unterschiedlichen Konflikten. Das heißt, was hat der Iran eigentlich verloren in all diesen Ländern? Warum investiert der Iran mit solchem Aufwand in Konflikte, die eigentlich nach klassischer militärischer Logik nicht zu gewinnen sind, weil es mehr Frontenkonflikte sind mit unterschiedlichen Milizen, die wahnsinnige zerstörerische Auswirkungen auf die Länder selbst haben? Und warum stellt der Iran sich auch noch hin und erklärt vor allen Dingen im Februar diesen Jahres, als es kurzfristig so aussah, dass seine allgemeine Offensive wirklich erfolgreich ist, erklärt der Iran auch noch, dass es jetzt die Zeit des neuen persischen Imperiums ist, dass jetzt der Iran eine imperiale Macht ist, die in Kürze stärker sei als die USA und Europa und dass man sozusagen das alte Safaviden-Imperium, das von Afghanistan bis ans Mittelmeer und ans Rote Meer reiche, nun wieder errichten würde, allerdings als eines, in dem die islamische Revolution exportiert werden würde und man nun also dieses islamische Großreich hätte und Kontrolle ausübe über 4 arabische Hauptstädte, nämlich Damaskus, Beirut, Bagdad und Sana'a. Das sind alles O-Töne, die man zwischen letztem Dezember und Februar aus Teheran vernommen hat, wo also ganz klar ein imperiales Programm erklärt wurde. Wir sind nicht ein Nationalstaat, wir gründen ein neues islamisches persisches Imperium, das große Teile des klassischen Nahen Ostens mit einschließt. In einer Klammer, nur wenn man hier auch immer über Antiimperialismus und Imperialismus redet, eine recht interessante Entwicklung, die momentan auch dank des türkischen Wahlergebnisses ein bisschen ausgebremst ist, ist generell jene, dass in den letzten 1,5 Jahren in verschiedenen Ländern Asiens dieser imperiale Gedanke eine große Renaissance erfahren hat. Also auf der einen Seite in Russland mit diesen ganzen Neurussland-Konzepten, die auf das 18., 19. Jahrhundert rekurrieren. Auf der anderen Seite Erdogan versucht hat vor seiner letzten Wahlniederlage die Grundlagen der türkischen Republik auszuhöhlen mit so einem seltsamen, komischen Neo-Osmanismus, der im Kern ja auch ein imperialer Gedanke ist, das Kalifat des islamischen Staates sowieso grenzenlos ist und ideologisch anknüpft an die frühen Expansionsbewegungen der Araber im 7. und 8. Jahrhundert und eben auf schiitischer Seite der Iran sozusagen versucht, einen Amalgam zu entwickeln aus der Ideologie der islamischen Revolution und der alten imperialen Geschichte Persiens. Also wogegen sich, das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, wogegen sich diese ganzen Bewegungen alle 4 richten, ist der klassische Nationalstaat mit seinen Implikationen im Positiven wie Negativen des 19. und 20. Jahrhunderts. Es geht um eine Überwindung des Nationalstaates, um eine Überwindung auch all dessen, was sozusagen traditionellerweise mit dem bürgerlichen Nationalstaat konnotiert ist. Wenn man also über imperiale Handlungen oder über Imperien redet, sollte man vielleicht etwas weniger gen Westen schauen und etwas mehr darüber reflektieren, was eigentlich im Osten geschieht, wo diese neue imperiale Ideologie ganz offensiv vertreten wird. Für den Iran ist das seit langem ein Programm, beziehungsweise für die Islamische Republik Iran, nämlich seit der Machtübernahme Ayatollah Khomeinis im Jahre 1979. Von Anfang an ist die revolutionäre islamische Ideologie im Iran, die sich darauf ausgerichtet, zu expandieren. Der Nationalstaat oder der Staat Iran oder Persien wird bestenfalls als eine Agentur für ein revolutionäres Programm betrachtet. Da ähnelt sich die islamischen Revolutionäre ganz stark strukturell etwa den Nationalsozialisten oder auch dem stalinistischen Kommunismus, dass man den Nationalstaat in seinen Grenzen nicht anerkennt, sondern sozusagen als ein Gefäß zur Verbreitung der eigenen Ideologie betrachtet, die per se grenzenlos ist, die im Falle der Islamischen Republik eine doppelte Entgrenzung hat. Denn einerseits innerhalb des Nahen Ostens ist der Iran sozusagen der schiitische Staat, der sich als Schutzmacht, ob sie es nun wollen oder nicht, aller Schiiten weltweit empfindet und aufführt. Nun sind im Nahen Osten, im arabischen Nahen Osten, mit Ausnahme Bahrains und des Iraks, alle Länder mehrheitlich von Sunniten besiedelt. Die arabischen Schiiten stellen insgesamt eine Minderheit dar. Aber der Iran hat sehr früh schon angefangen, ganz immens Einfluss zu nehmen auf Länder, in denen es größere schiitische Bevölkerungsgruppen gibt, also etwa im Südlibanon, im Süden des Irak, im Jemen, aber auch in Syrien, wo die Minderheit der Alawiten, aus der etwa der Assad-Clan entstammt, mehr oder weniger in die Schia eingemeindet worden ist und daher auch diese enge Beziehung zwischen dem syrischen Herrscherhaus der Assads und der Iranischen Republik entstanden ist, auch wenn die Alawiten in Syrien traditionell herzlich wenig zu tun hatten mit schiitischen Praxis oder der Art und Weise, wie etwa in Qom Schia interpretiert wird. Auf der anderen Seite hat der Iran sich immer auch überkonfessionell, selbst wenn das in der Realität des Nahen Ostens nie eine so große Rolle gespielt hat, als die Agentur einer weltweiten islamischen Revolution empfunden. Und diese islamische Revolution hat einen globalen Anspruch. Und diesen globalen Anspruch haben Khomeini ebenso wie sein Nachfolger Khamenei immer wieder betont. Es gibt unzählige Äußerungen der iranischen Führungsschicht, die sozusagen klar machen, dass ihr Endziel nicht nur die Vernichtung von Israel ist, was ein ganz, ganz wichtiges Staatsziel der Islamischen Republik Iran ist, sondern etwa die Islamisierung der USA. Und gerade vor 2,5 Wochen hat in Iran eine Death-to-America-Konferenz stattgefunden, die jährlich stattfindet, deren Programm in etwa lautet, dass erst dann Friede herrscht, wenn die USA ebenfalls eine islamische Republik sind und der zionistische Staat zerstört sind. Diese Äußerung, und das findet statt, während in Genf und Luxemburg die Nuklearverhandlungen stattfinden und während man also in Genf sitzt und Verhandlungen tätigt, während auf den Schlachtfeldern des Irak die US-Luftwaffe de facto Seite an Seite mit schiitischen Milizen, die direkt dem Iran unterstehen, kämpft, erklärte ein hochrangiger Kleriker im Iran der staatlichen Fars News Agentur, dass die Regierung der Islamischen Republik des Irans die heilige Erlaubnis aus dem Koran habe, Israel zu zerstören und auch, dass auch wenn der Iran sein nukleares Programm aufgebe, es in keinster Weise von seinem Ziel, die Zerstörung Israels, abweichen würde. Das sind fest zementierte sozusagen Staatsziele des Iran, seit Khomeini an die Macht gekommen ist. Und nur wenn man sich klar macht, dass diese Zerstörung bzw. der Krieg gegen Israel entweder über Stellvertreter wie die Hisbollah im Libanon, das Assad-Regime in Syrien oder die Hamas im Gazastreifen oder das Nuklearprogramm, das auf den Bau einer Bombe hinzielt, zentral wichtige Elemente innerhalb der Ideologie dieses Regimes sind, versteht man auch die Politik, die der Iran im Nahen Osten betreibt. Ohne dieses Ziel wäre ein Großteil des Engagements des Irans im Augenblick in Syrien, im Libanon, im Irak etc. pp., die Destabilisierung weiterer Länder, völlig sinnlos. Nun ist hat man in allen Auseinandersetzungen, die auch gerade etwa in Deutschland ja eine sehr, sehr positive Attitüde, und wenn Stefan Kriegert hier zu euch gesprochen hat, brauche ich auf die Atom- und Nuklearverhandlungen nicht weiter einzugehen, weil ich da mit Stefan weitestgehend auch in der Analyse übereinstimme. Nun ist das Problem der Islamischen Republik, nicht des Nationalstaats Iran, dass sie ein hochgradig ideologisches Gebilde ist. Dass ein Großteil dessen, was sie seit 1979 tut, eigentlich den originären Interessen des Nationalstaates Iran, wenn man Nationalstaat in einem klassischen Sinne definiert, widersprechen. Dass die Handlungen der Islamischen Republik, die Taten, das Engagement, die Unterstützung von Terrororganisationen und die Abermilliarden, die man da reingepumpt hat, verständlich sind, legt man diese ideologischen Zielsetzungen zugrunde. Nicht legt man vermeintlich rational, ökonomisch Interessen zugrunde. Nach denen macht, was die Islamische Republik Iran betreibt, wenig Sinn. ist kontraproduktiv. Das heißt, im Iran, und das hatte ich ja anfangs gesagt, hat man es mit einer Zwitterkonstruktion zu tun, in der man auf der einen Seite seit 1979 diese Islamische Republik hat, die eine relativ klare Zielsetzung außenpolitisch hat, die hauptsächlich aus ideologisch zu verstehen ist, und den Nationalstaat Iran, der natürlich auch weiterhin existiert und der weiterhin einen Haufen von ökonomischen, geopolitischen, nationalen etc. Interessen hat, die ebenfalls von dieser Regierung bedient werden. Und was der Iran und vor allen Dingen was Teile der etwas cleveren iranischen Regierung können, ist permanent sozusagen so zu tun, als repräsentiere man eigentlich den Nationalstaat Iran. Also wenn der iranische Außenminister etwa in Verhandlungen auftritt, dann ist er eigentlich Außenminister der Islamischen Republik Iran. Das letzte Wort hat Khamenei, der oberste Revolutionsführer, der sich ganz dogmatisch von seinen Überzeugungen, Glauben und seinem vor allen Dingen unglaublichen Antisemitismus leiten lässt. Auf der anderen Seite kann aber ein iranischer Außenminister immer so tun, als wäre er ja eigentlich der Vertreter des iranischen Nationalstaates mit den entsprechenden Interessen in der Region, die kein Interesse an Selbstvernichtung, an Krieg haben, sondern an ökonomischem Wohlergehen, eigentlich nur eine sozusagen Hegemonialmacht in der Region sind und auch noch dabei helfen zu stabilisieren, den Terror zu bekämpfen etc. pp. Und sich auch wesentlich smarter natürlich präsentieren kann als die bärtigen, aller Akbar schreiende Kollegen von der sunnitischen Konkurrenz, gegen die man sich nun als Vorkämpfer im War on Terror aufspielt. Das ist sozusagen die Konstruktion, die in jeder tiefen Schicht, wenn man sich mit dem Iran beschäftigt, im Positiven wie Negativen drinsteckt und die der Iran auch extrem intelligent nach außen ausspielen kann. Warum? Die ganzen Artikel und Analysen und was weiß ich was, vor allen Dingen in Deutschland von irgendwelchen Stiftungen der Wissenschaft und Politik und der Deutschen Gesellschaft für ausländische Politik, permanent auf sozusagen den Nationalstaat Iran abzielen und sagen, wenn der Iran sich etwas entradikalisieren würde, wäre ja das der ideale Partner für nicht nur natürlich die deutsche Exportindustrie, die in den Staatlöchern steht, um endlich ordentlich Gewinne zu machen, wenn die Sanktionen dann eines Tages aufgehoben sind, sondern als Partner für eine Stabilisierung in einer chaotischen Region, für dies und jenes und jenes und jenes, ohne zu sehen, dass aber immer in existenziellen Entscheidungen in der Vergangenheit der ideologische sozusagen Ausrichtung der Islamischen Republik über die nationalstaatlichen Interessen gesiegt hat. Ein Phänomen, das man aus dem Europa der 20er Jahre sehr gut kennt und was etwa Hannah Arendt in ihrer Studie zum Totalitarismus über Reaktionen der Nationalsozialisten an solchen Wegmarken hervorragend analysiert haben und was man fast eins zu eins auf die Außenpolitik des Iran übertragen kann. Nimmt man nun die sozusagen ideologische Ausrichtung der Islamischen Republik Iran inklusive des Versuches einer auf der unteren Ebene Errichtung einer schiitischen Dominanz im Nahen Osten, die sehr schwer durchzusetzen ist gegen eine arabische Mehrheit, die nun mal sunnitisch ist und konfessionell sehr wenig vom Iran etc. hält. Im Moment transformiert diese ganze Region sich sukzessive in so ein Gebilde, was man am ehesten parallelisieren könnte mit dem 30-jährigen Krieg in Europa. Auf der anderen Seite mit dem Versuch, immer näher sozusagen an die israelischen Grenzen hervorzurücken und das Bedrohungs- und Zerstörungsszenario aufrechtzuerhalten. Drittens, die Vorstellung, in irgendeiner Weise könne man sozusagen nicht nur eine regionale Hegemonialmacht werden, sondern eine Weltmacht, parallel mit dem Bau an seinem Nuklearprogramm, bei dem ja die USA und die insgesamten 5+1 Mächte immer weiter zurückstecken und immer weitere Zugeständnisse und Konzessionen machen, dass inzwischen eigentlich es nur noch darum geht, den Iran für 10 Jahre daran zu hindern, eine Atombombe zu bauen, nicht mehr die iranische Atombombe zu verhindern. Das ist eine ganz existenzieller Shift, der da in den letzten Monaten stattgefunden hat. Also de facto geht es in Genf nicht mehr darum, dem Iran die Bombe zu verunmöglichen, sondern es geht in Genf darum, für die nächsten 10 Jahre eine Bombe zu verunmöglichen, was ein Riesenunterschied ist. Und jeden Tag im Augenblick versuchen die USA weiter zurückzuweichen und weitere Zugeständnisse zu machen, damit dieses Abkommen in irgendeiner Weise am 30. Juni unterzeichnet wird, als die große außenpolitische sozusagen Erbschaft der Obama-Administration, weil wenn sie dieses Abkommen nicht durchbekommt, bleibt der Obama-Administration zumindest im Nahen Osten nichts weiter als ein gnadenloser Trümmerhaufen, den sie damit mitgeholfen hat, anzurichten. Also wird der Iran weiterhin an diesem Nukleardeal, an diesem Nuklearprogramm arbeiten. Das hat Khamenei vor 3 Monaten auch ganz klar gesagt. Sie wollen 180.000 Zentrifugen, daran arbeiten sie. Also es geht überhaupt nicht mehr darum, dass der Iran nicht eine Atommacht wird. Es geht nur noch darum, wann der Iran diese Atommacht wird. Und auf der anderen Seite versucht man, wie gesagt, seinen Einfluss maßgeblich im Augenblick im Nahen Osten auszudehnen. Nun hat der Iran natürlich ein ganz großes Problem, und das Problem hat sich 2009 ziemlich deutlich auf den Straßen von Teheran gezeigt, dass nämlich ein Großteil der Bevölkerung im Iran auf all das keine große Lust hat. Dass zu jeder oder zu sehr vielen sich bietenden Gelegenheiten es nicht nur zu beeindruckenden Massendemonstrationen wie im Sommer 2009 während dieser grünen Bewegung gekommen ist, sondern ist ständig im Iran Auseinandersetzungen gibt, ob vor kurzem in Iranisch-Kurdistan, in Mahabad, weil ein Revolutionsgardist ein Zimmermädchen vergewaltigen wollte, ob aus dem Fenster gesprungen ist, ob in Khuzestan, in den hauptsächlich arabischsprachigen Provinzen, ob in Balutschistan, ob Lehrerstreiks in Teheran. Insgesamt ist sozusagen die Unterstützung, die dieses Regime innerhalb der iranischen Bevölkerung und vor allen Dingen auch innerhalb der eher Jugend genießt, nicht besonders groß, und dem Iran oder der Islamischen Republik laufen an verschiedenen Fronten, läuft ein wenig die Zeit weg. Sie handelt nicht aus einer Position der Stärke im Moment. Sie handelt aus einer Position der Schwäche ihrer Gegner. Ganz ähnlich wie der Islamische Staat. Der Islamische Staat ist nicht stark, keineswegs, sondern der Islamische Staat ist stark nur deshalb, weil seine Gegner momentan so unkoordiniert und schwach sind und sich vom Islamischen Staat und seiner Existenz etwas versprechen. Der Iran ist nicht stark, der Iran ist taktisch klug und nutzt die Schwäche der anderen aus. Die Zeit läuft dem Iran aus unterschiedlichen Gründen weg. Das eine ist, der Iran hat, und das sind Leute immer sehr erstaunt, wenn man ihnen das erzählt, der Iran hat ein Problem mit einer extrem niedrigen Geburtenrate. Im Augenblick hat der Iran eine Geburtenrate von 1,8 Kinder pro Frau. Das heißt, der Iran ist de facto seit einiger Zeit eine schrumpfende Gesellschaft. Ideologisch motivierte Milizionäre, Expansionspolitik, Hemdenorganisationen und all diese schönen Dinge, die man aus den 20er Jahren Europas kennt, funktionieren in der Regel nur, wenn man einen unglaublichen Überschuss an jungen Männern hat. Wenn Gesellschaften anfangen zu altern, dann verlieren solche Selbstmordkommandos, Gangwesen, Milizen und so weiter und so fort nachhaltig an Attraktivität. Und das ist eines der großen Probleme im Iran, dass sie wissen, dass ihre Gesellschaft weiter schrumpft und dass sie wissen, dass es inzwischen UN-Studien gibt, die für das Jahr 2060 den Iran unter die Aging Societies zurechnen. Aging Societies weiß man, glaube ich, hier im Osten und spezifisch in Sachsen-Anhalt recht gut, was das ist. Das ist, wenn irgendwann man auf die Straße geht und feststellt, der Durchschnitt der Bevölkerung ist irgendwie so 45 und Leute um die 30 empfindet man als jugendlich. Das ist eine Aging Society. Und diese Aging Societies sind nicht nur ein Problem Sachsen-Anhalt-Brandenburgs und der Bundesrepublik Deutschland, sondern zunehmend auch ein Problem im Nahen Osten. Beziehungsweise nicht ein Problem, es ist eher eine erfreuliche Perspektive, dass in Ländern wie dem Iran plötzlich Geburtenraten ganz, ganz dramatisch innerhalb von 1-2 Generationen von 4,3 Kindern pro Frau auf 1,7 Kinder pro Frau hinuntergehen. Und das einfach zeigt, dass Frauen sich gegen das ihnen zugedachte Rollenbild wehren und weigern, mit 18 anzufangen, für den großen Führer Wurfmaschinen zu sein, sondern mehr Interesse an Ausbildung, Studium und so weiter haben. Das zweite Problem des Iran ist, dass diese islamische Republik Iran keinerlei konstruktiven Angebote hat, was sie eigentlich sozusagen zu exportieren gedenkt, außer Terror, Destabilisierung, Angst und das Versprechen, dass mit einem zweiten Holocaust man eines Tages in einer widerspruchsfreien islamischen Welt in Frieden lebt. Das heißt, im Gegenteil hat diese islamische Republik Iran eine ganz große Angst davor, dass sich in der größeren Region in irgendeiner Weise andere alternative Strukturen etablieren, die auch ihren eigenen Herrschaftsanspruch in Frage stellen. Es ist ganz klar, was die Leute 2009 wollten, die im Iran zu Millionen auf die Straße gegangen sind. Deren Forderungen unterschieden sich nicht groß von den Forderungen zwei Jahre später in Tunesien oder in Ägypten oder in Syrien. Es waren Forderungen nach mehr Demokratie, nach einem Leben, das etwas weniger von Geheimdiensten und Repressionsapparaten und knüppelnden Plainclothes bestimmt ist, in dem es ökonomisch ein wenig besser aussieht als im Moment. Kurzum, ist eine Forderung nach so etwas wie einer Art von Normalität, die in all diesen Gesellschaften des Nahen Ostens in dieser Form bislang nicht existiert hat und momentan auch nicht existiert. Und diese Forderung, nennen wir sie der Einfachheit halber, Forderung nach mehr Demokratisierung, nach Parlamentarismus, nach Mitbestimmung, wie auch immer, bedrohen jedes dieser Regimes in der Region. Also es ist völlig egal, ob es Assad-Regime oder Mubarak-Regime oder das Regime von Ben Ali oder auch das iranische Regime ist. Das heißt, Leute, die solche Forderungen stellen, sind als allererstes die Feinde von allen. Da ist man sich einig. Da ist sozusagen über alle ideologischen Brücken hinweg, versteht der panarabische Diktator sich mit dem sunnitischen Islamisten und mit dem iranischen Regime, dass von so etwas eine Bedrohung ausgeht und man diese Bedrohung am besten ausmerzen muss. Wenn immer in dieser Region, und das sah man schon 2003 nach dem Sturz von Saddam Hussein, es Entwicklungen gibt hin zu mehr Demokratisierung, zur Herausbildung von Institutionen, zur Herrschaft von Verfassungen, Parlamentarismus etc., fühlt das iranische Regime sich bedroht und versucht mit allen Mitteln dem entgegenzuwirken. Diese Politik betreibt das iranische Regime die ganze Zeit, obwohl hier es immer als Stabilisator bezeichnet wird. Das heißt, der Versuch, mit allen Mitteln gegen solche Entwicklungen vorzugehen, ist nichts Neues. Das fing 2003 an, als Agenten des iranischen Regimes, damals schon noch im Südirak, während der Krieg gegen Saddam Hussein noch am Laufen war, Ayatollah Al-Khoi umbringen ließen. Ayatollah Al-Khoi von der Khoi Foundation, nämlich repräsentierte wie kein anderer eine andere Linie innerhalb des schiitischen Klerus, die nicht für die Herrschaft der Kleriker, wie das iranische Modell oder das chomeinistische Modell ist, gestanden hat, sondern der für eine eher säkulare Richtung gestanden hat. Es gibt viele, die da immer noch verstehen, und die Al-Khoi Foundation tut es bis heute. Und ein Großteil dieser eher im Irak ansässigen Linie der Schia ist nicht chomeinistisch, sondern hat die Entwicklung innerhalb des Iraks unterstützt, die darauf hinzielt, dass der Klerus eher beratend tätig ist, im Parlament vertreten ist, aber nicht in der Regierung. Selbst innerhalb der inzwischen weitgehend vom Iran unterwanderten schiitischen Parteien im Irak findet sich innerhalb von Ministerposten oder an der Regierung kein einziger Kleriker. Das heißt, es gibt diese Linie innerhalb auch selbst des schiitischen Klerus, die einer Demokratisierung durchaus positiv gegenübersteht. Diese Linie war eine ganz große Bedrohung für den Iran. Der Iran hat ab 2003 alles unternommen, um den Irak zu destabilisieren und im Irak chomeinistische Bewegungen und Parteien aufzubauen und zu unterstützen, die auf einer parastaatlichen Ebene Terror ausüben und auf einer parastaatlichen Ebene versuchen, so viel Einfluss und Macht an sich zu reißen, wie irgendwie möglich. Das ist das klassische Modell, klassische außenpolitische Modell des Iran, der Angst hat vor Institutionen und einer staatlichen Stabilität und anfängt innerhalb der schiitischen Community nach diesem chomeinistischen Vorbild parallele Strukturen aufzubauen. Der Libanon mit der Hezbollah ist da das ganz große Vorbild und das war ein ganz großer Erfolg für den Iran, wie es ihm im Südlibanon gelungen ist, die Hezbollah sozusagen zu einer wirklich schlagkräftigen Armee aufzubauen, deren erste Hauptstoßrichtung natürlich Israel ist, deren zweite eine enorme Kontrollauswirkung innerhalb des Libanon ist und deren dritte es ist, sozusagen eine kleine Ersatzarmee für den Iran darzustellen, die man zum Einsatz bringen kann, wie jetzt seit einigen Jahren in Syrien. Genau nach diesem Modell baut der Iran oder unterstützt der Iran eben im Moment im Irak nicht die irakische Armee, die ja einer irakischen Regierung unterstellt wäre und auch sozusagen konfessionell und ethnisch die Vielfalt des Irak widerspiegeln würde, sondern der Irak setzt auf die Bildung dieser verschiedenen Milizen, die unterhalb der Ebene von staatlichen Strukturen agieren, nicht irgendwelchen Regierungsinstitutionen innerhalb des Irak unterstellt sind, sondern zum Teil direkt aus dem Iran finanziert werden und direkt von Al-Quds-Brigadisten angeführt werden oder von Figuren wie diesem Hadi al-Amali, der Chef der größten dieser schiitischen Milizen, der im Prinzip nichts weiter als ein direkter Agent des Iran ist. Ja? Kurze Verständnisfrage. Am Anfang von dem Satz meinten Sie der Irak und würden darauf setzen, Sie meinten den Iran. Den Iran, ja. Sorry. In den letzten, mit dem Auftauchen des Islamischen Staates als Folge des syrischen Bürgerkrieges auf der einen Seite und des verfrühten Abzuges der US-Amerikaner aus dem Irak, die den Irak damit de facto schlüsselfertig an den Iran 2011 übergeben haben. Mit den daraus folgenden Konsequenzen, die ich vor 8 Monaten geschildert habe und auf die ich jetzt nicht mehr in solchem Detail eingehen konnte, war dem Iran die Tür geöffnet, innerhalb vom Irak ganz ähnliche Strukturen aufzubauen, wie er das im Südlibanon getan hatte. Das heißt, die schwachen staatlichen Institutionen und Strukturen zu unterminieren, indem man parallele militärische aufbaut. Und diese Milizen sind eben an Parteien gebunden und Parteien, die über eigene Milizen verfügen, haben plötzlich eine ganz andere auch Einfluss und Macht und Möglichkeiten, Terror auszuüben, als Parteien, die keine Milizen haben. Nun ist das Problem oder das generelle Problem eines Milizwesens, dass sie im Krieg relativ wenig taugen. Man sieht das bei den Versuchen im Irak, wenn diese schiitischen Milizionäre sich wirklich versuchen, Orte zurückzuerobern, die vom Islamischen Staat kontrolliert werden. Und der Islamische Staat ist militärisch. Das Rückgrat des Islamischen Staates im Irak zumindest ist die alte Baas-Partei von Saddam Hussein. Das heißt, der Islamische Staat ist nicht irgendein Haufen islamistischer Dschihadisten, sondern sein Geheimdienstapparat und sein Militärapparat wird hauptsächlich von den alten, gestürzten Offizieren und Geheimdienstmitarbeitern Saddam Husseins geleitet und kontrolliert, warum er auch so effizient ist. Das liegt an vielen unterschiedlichen Gründen. Belassen wir es momentan dabei, dass auch die Baas-Partei im Irak, die sich ja auf die sunnitische Minderheit im Irak gestützt hat, die Mehrheit im Irak sind Kurden und Schiiten, auf die arabisch-sunnitische Minderheit gestützt hat, viel mehr Schnittmengen mit Al-Qaida oder dem Dschihadismus aufweist, als in der Regel behauptet wird. Dass dieser Gegensatz, dass auf der einen Seite ist da Saddam Hussein und auf der anderen Seite die Islamisten gibt und man den einen Bösen gegen die anderen Bösen unterstützen muss, sich als eine reine Propagandalüge längst entpuppt hat. Ganz ähnlich wie umgekehrt in Syrien inzwischen auch die Beweise erschlagend sind, in welchem Ausmaß dieses Assad-Regime mit Al-Qaida kooperiert hat, mit Al-Qaida im Irak kooperiert hat, zum Teil mit dem Islamischen Staat kooperiert hat. Also diese alte Gegenüberstellung, es gibt hier die sozusagen vermeintlich säkularen arabischen Diktatoren und auf der anderen Seite gibt es die schlimmen Islamisten. Und ja, die arabischen Diktatoren, das ist jetzt eigentlich so der Knaller und die verletzen alle Menschenrechte und so weiter und so fort, aber so gegen die Islamisten müssen wir sie jetzt irgendwie unterstützen. Also dieser Narrativ, den man sich seit 20, 25 Jahren anhört, ist einfach in sich völlig falsch. Also der Islamische Staat, um auf den darauf zurückzukommen, ist militärisch vergleichsweise gut aufgestellt, zumindest im Irak, wo er in Gebieten kämpft, in denen auch die Offiziere, die Geheimdienstleute etc. sich relativ gut auskennen und es eben in den letzten 10 Jahren noch eine Tradition dieser vermeintlichen Widerstandes gegeben hat. An keinem dieser Orte haben die Milizen, die der Iran unterstützt, diese schiitischen Milizen, auch nur 1 Quadratmeter an Boden gewonnen. Mit Milizen kämpft es schlecht. Das ist eine alte militärische Weisheit. Und da steht der Iran nun vor einem ganz großen Problem. Denn so einfach, dass es den großen iranischen Vormarsch gibt und der Iran sich nicht in einen Haufen von Selbstwidersprüchen verstrickt, ist es nicht. Diese Milizen, mit Ausnahme der Hisbollah, die wirklich als quasi Armee systematisch 20 Jahre ausgerüstet und aufgebaut und trainiert worden ist, sind keine wirklich gut ausgebildeten Soldaten, die in Koordination miteinander, mit einer Luftwaffe, mit Artillerie oder sowas kämpfen. Die taugen generell einigermaßen dazu, Zivilisten zu terrorisieren, in Stadtvierteln die Kontrolle auszuüben und gegen andere Milizen zu kämpfen. Das heißt, bislang zeigt sich im Irak, dass wo immer diese Milizen zum Einsatz kommen, ein unheimliches Wuhaha veranstaltet wird, in die Luft geschossen, unheimlich viele Khomeini- und Khamenei-Bildchen geschwungen werden, ganz viel Allah Akbar geschrien wird und ein paar Katyusha-Raketen abgeschossen. Aber mehr passiert letztlich auch nicht. Sondern man steht so vor Ramadi, wie man vor einem Monat genau jetzt vor Ramadi stand, nachdem man vollmündig angekündigt hat, in wenigen Tagen würde man diese Stadt zurückerobern. Der Effekt, den dieser Krieg im Irak im Moment hat mit der völlig verrückten Unterstützung der USA, ist nicht, dass Territorium im Zentralirak oder im Westirak zurückerobert wird vom Islamischen Staat, sondern dass das, was vom irakischen Staat übrig geblieben ist, zunehmend ausgehöhlt wird nach dem Modell des Iran. Dass die Kontrolle des Iran auf die schiitischen Gebiete des Irak immer weiter zunimmt, dass auch diejenigen Menschen im Südirak, die in Opposition zu diesem chomeinistischen Modell stehen, marginalisiert werden, so wie im Südlibanon Schiiten, die es nicht mit der Hisbollah halten, marginalisiert worden und die Islamische Republik Iran damit über ihre Milizen und Parteien eine unmittelbare Kontrolle auf andere Staaten ausübt, die in sich aber vollkommen destruktiv ist, weil sie langfristig nichts anzubieten hat. Nichts anzubieten hat, was sie da eigentlich mehr will, außer mehr Milizionäre auszuheben, mehr Ölgelder zu verteilen, ein paar mehr Frauen zu terrorisieren und zu versprechen, dass eines Tages der ganz, ganz große Endkampf mit dem verhassten zionistischen Regime und den USA ausbricht. Ein ganz ähnliches Problem hat der Iran in Jemen im Augenblick und eben auch in Syrien, das sich zunehmend durch sein Involvement, durch sein Engagement in so etwas verwandelt wie seinen eigenen Vietnam. Denn die Kosten steigen immens in Syrien und die Chancen, dass Assad dieses Land je wieder kontrolliert als die ganz zentrale Scharnierstelle in den Nahen Osten zur Hisbollah an die israelische Grenze, die Syrien für lange Zeit für den Iran gewesen ist, ist gleich null. Nun hat der Iran im Augenblick ein weiteres ganz großes Problem. Perser halten nicht viel von Arabern. Die durchschnittlichen Perser haben sogar eine sehr, sehr geringe Meinung von ihren arabischen Mitbrüdern. Warum sich totschießen lassen für Araber im Iran auch nicht besonders hoch im Kurs steht. Im Gegenteil, in den letzten 20 Jahren hat die iranische Regierung vielmehr immer die Hisbollah und andere arabische Organisationen für ihre Suicide-Bombings und Einsätze in Argentinien und anderswo zum Einsatz gebracht. Iraner haben generell die Tendenz, viel über Martyrium und Märtyrertod und so weiter zu reden. Nur man stellt fest, dass nach Ende des iranisch-irakischen Krieges die Lust, sich wirklich totschießen zu lassen, für die gute Sache relativ gering ist. Durch den Zerfall und den immer größeren auch militärischen Aufwand, den dieses Engagement in Irak, in Jemen, in Syrien etc. verlangt, muss aber der Iran immer mehr eigene Soldaten in diese Länder schicken und es sterben auch immer mehr eigene Soldaten in diesen Ländern. Bis jetzt sind das in der Regel Al-Quds-Brigadisten oder Revolutionsbrigadisten. Inzwischen gibt es aber eine sozusagen interne Studie, die davon ausgeht, dass wenn man Assad zumindest in den Kerngebieten, die er noch kontrolliert, also hauptsächlich Damaskus und die von Alawiten besiedelte Küstenregion im Latakia und Tartus, wenn man die wirklich noch beschützen will und da einen Ring rumbauen, dass nicht das Assad-Regime endgültig fällt, man 50.000 Soldaten aus dem Iran braucht. Dann müsste der Iran auf sein Militär zurückgreifen. Im Iran gibt es wie in all diesen Ländern eine strikte Trennung sozusagen zwischen den ideologischen Soldaten, also so etwas wie die Al-Quds-Brigadisten. Das ist eine alte Trennung, die jedes von diesen Regimes kreiert, die kennt man aus der deutschen Geschichte. Das ist die Trennung zwischen SS und Wehrmacht, weil man einer traditionellen Armee misstraut und deshalb versucht, eine politische Armee neben die traditionelle Armee zu bauen. Das iranische Militär ist durch die Khomeini auch eher geschwächt worden. Müsste man aber auf normale Soldaten zurückgreifen, um Assad vor dem Sturz zu bewahren, würde das vermutlich ganz hässliche Bilder in Syrien erzeugen, nämlich Soldaten, die plötzlich erschossen, gefangen genommen werden. Und dann stünde der Iran vor einem ganz großen Problem, das er mehrmals jetzt schon hatte, dass nämlich Soldatenmütter auf die Straße gehen und sagen, wir wollen nicht, dass unsere Söhne in diesen Konflikten, die nicht unsere sind, erschossen werden. Und eben seit 2009 weiß dieses iranische Regime ganz genau, dass die kleinsten Auslöser in Mahabad, in Kermanshah, in selbst Teheran, Shiraz, im Süden, in Hormuzgan, in Baluchistan ausreichen können, dass plötzlich wieder ganz viele Leute auf der Straße stehen. Und das genau wollen sie nicht, das können sie nicht ertragen. Mit der Vorstellung, dass sozusagen sie wieder mit solchen Massenprotesten konfrontiert sind, da haben sie eine panische Angst vor. Das heißt, dieser ganze Konflikt zieht den Iran auch immer stärker in seine eigenen Widersprüche herein. Warum? Der Iran im Augenblick so ein großes Interesse hat, irgendwie diese Sanktionen aufgehoben zu kriegen. Denn ein Deal am 30. Juni nach seinen eigenen Bedingungen, in denen auf der einen Seite die Europäer und die USA immer weiter zurückweichen, auf der anderen Seite klar ist, dass niemand später in irgendeiner Weise den Willen hat, Sanktionen wieder in Kraft treten zu lassen oder gar militärisch den Iran anzugreifen, was die Obama-Administration zumindest völlig klar gemacht hat, als sie vor einer Intervention in Syrien nach dem Einsatz von Giftgas dort zurückgeschreckt ist, dass sie so etwas nicht tun will und würde. Die Vorstellung, dass man nun also einerseits mehr oder weniger ein Go für sein Nuklearprogramm erhält, und auf der anderen Seite sukzessive diese Sanktionen aufgehoben werden, die den Iran im Augenblick wirklich wehtun. Das heißt, dass geschätzte 150 Milliarden innerhalb einer relativ kurzen Zeit ins Land gespült werden, mit denen man nicht nur auf der einen Seite ein bisschen den Massenkonsum erhöhen kann, sondern auf der anderen Seite die Kriegskasse endlich wieder richtig ordentlich voll ist, um diese ganzen militärischen Abenteuer zu finanzieren, die man da im Augenblick überall in der Region sich angelacht hat und auf der anderen Seite man eben an seinem Nuklearprogramm weiter arbeiten kann und dann irgendwann in der Position ist, wie man hofft, dass man so stark ist, dass sich niemand wirklich traut, einen von innen oder von außen zu schwächen. Das ist sozusagen ganz grob die Situation. Was der Iran de facto momentan hinkriegt, ist, an allen Ecken und Enden und spiegelbildlich mit dem Islamischen Staat zusammen, die gesamten Konflikte in der Region zu konfessionalisieren, also in einen schiitisch-sunnitischen Konflikt zu transformieren. Und jeder weiß, dass konfessionalisierte Konflikte a. irre manisch anziehen und b. wahnsinnig schwierig sozusagen beizulegen sind, weil jeder im Auftrag des Herrn und einer höheren Sache unterwegs ist, die rational nicht verhandelbar ist. Und Konflikte, in denen das, was einzelne Seiten tun, rational nicht verhandelbar sind, sind letztlich zumindest qua Verhandlungen sehr schwer beizulegen. Irgendwann bluten sie sich aus. Nur was die Vorstellung oder was die Konsequenz eines sich Ausblutens dieser Konflikte bedeutet, das sieht man, denke ich, täglich. Inzwischen sind es insgesamt 15 Millionen Menschen, die in der Region Binnenvertrieben oder Flüchtlinge sind, und es werden jeden Tag mehr. Und dieser Konflikt, wenn er so weitergeht und so angeheizt wird, wird noch ganz andere Katastrophen nach sich ziehen. Die Vorstellung nun, die der Obama-Administration vorschwebt und die Herrn Steinmeier vorschwebt und die der Stiftung Wissenschaft und Politik vorschwebt und die der Heinrich-Böll-Stiftung vorschwebt, dass der Iran, nachdem die ganzen anderen Stabilisatoren im Nahen Osten so kläglich versagt haben, also Saddam Hussein bringt es nicht mehr, Assad bringt es nicht mehr, Gaddafi bringt es nicht mehr, also all diese Leute, auf die man immer gesetzt hat, weil sie ja vermeintlich für Stabilität sorgen, de facto das genaue Gegenteil davon erzeugt haben, ein völliges Irrsinn in der außenpolitischen Analyse dieser Region. Die gibt es alle nicht mehr, die Saudis bringen es im Moment auch nicht mehr so wirklich und ist ja auch ein relativ hässlicher Stabilisator, dieses Saudi-Arabien, wenn man sich anguckt, was in Saudi-Arabien geschieht, was der Islamische Staat macht, so richtig groß unterscheidet sich das auch nicht, und die Idee des Moderatköpfens, die kommt auch nicht so richtig gut an, und die Scharia ist dieselbe und so weiter und so fort. Also schwebt jetzt wirklich ernsthaft vor allen Dingen in den USA Leuten vor, dass der Iran in irgendeiner Weise als die neue Stabilitätsgarant oder der neue Stabilisator im Nahen Osten, nachdem alle anderen zusammengebrochen sind, für Ruhe und Ordnung sorgen kann. Und das ist komplett verrückt. Das ist verrückt aus genau den Gründen, die ich versucht habe, hier kurz zu schildern. Der Iran muss außenpolitisch destabilisieren und destabilisiert. Das unterscheidet ihn sogar noch von klerikal-autokratischen Islamfaschisten in Saudi-Arabien oder Kuwait, die augenblicklich nicht das Interesse an einer permanenten Destabilisierung der Region haben. Das Ziel des Iran ist und wird bleiben, wie unzählige Kleriker und Führer des Iran sagen, der Endkampf mit dem zionistischen Staat, die Vernichtung Israels, daran wird man festhalten, und die Vernichtung Israels dominiert oder sozusagen ist das strategische Ziel, dem man ganz vieles taktisch unterordnet, wie man sich im Nahen Osten sozusagen, was man im Nahen Osten tut. Und nur vor diesem Hintergrund ist auch ein Großteil dessen, was der Iran oder die Islamische Republik tut, verständlich. Die Vorstellung, dass nun ein Verhandlungsergebnis mit dem Iran, Zugeständnisse, der gemeinsame Kampf gegen den Terror etc. in irgendeiner Weise moderierend auf diese iranische Führung einwirkt, halte ich für sehr, sehr illusorisch. Sie wird aber immer wieder sozusagen betont. Und welchem Wunschdenken sich da zum Teil Leute hingeben, da wir haben ein schönes Beispiel gefunden, die Heinrich-Böll-Stiftung mit der famosen Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung macht nächste Woche so eine Veranstaltung über Iran-Verhandlungen und dann, wo der wunderbare Satz drin steht: Außenpolitisch könnte der Iran von seiner destruktiven Rolle Abschied nehmen, sollte seine internationale Ächtung und Isolierung überwunden werden können. Das weckt Kritik und Ängste in zahlreichen Anrainerstaaten im Nahen Osten. Also es könnte die destruktive, der Iran ist ein ungezogenes Kind, das man aber auch noch ein bisschen zu sehr bestraft hat. Und wenn man jetzt also die Sanktionen aufhebt, dann plötzlich könnte nach 30 Jahren der Iran aufhören, eine destruktive Rolle zu spielen, was wiederum dazu führt, dass Anrainerstaaten, damit ist natürlich Israel gemeint, diesen Atomdeal kritisieren. Das ist in a nutshell das Niveau, auf dem im Moment in Deutschland mit dem Feuer gespielt wird. Das muss man sich vorstellen und es ist nicht sehr viel größer. Und man muss sich vorstellen, um was es im Moment geht. Es geht im Moment darum, dass der Iran ganz offensichtlich nach unterschiedlichsten Aussagen an Bau einer Bombe baut. Ein komischer Vertrag in Genf mit den Imperialisten und Zionistenknechten wird den Iran nicht davon abhalten, weiter an seiner Bombe zu bauen. Das erklärte Ziel des Iran ist ein zweiter Holocaust mit sämtlichen Folgen. Bevor der allerdings eintritt, wird es im Nahen Osten, der im Moment dank des Iran auch, nicht nur, aber auch dank des Irans immer weiter destabilisiert, zu einem total verrückten nuklearen Wettrennen kommen, das jetzt schon eingesetzt hat. Das heißt, Saudi-Arabien, Ägypten, die Türkei, alle wollen die Bombe, weil sie alle dem Iran misstrauen und sich in einem mehr oder weniger offenen, heißen Krieg mit dem Iran befinden. Und in der Zwischenzeit unterstützt man in Ländern wie den Irak iranisch steuerte schiitische Milizen als sozusagen Feuerwehrleute, nur dass diese Feuerwehrleute die Brände mit Benzin löschen. Und es wird jeden Tag verrückter und schlimmer und jeden Tag verschwinden mehr Leute im Irak und in Syrien, mit denen man in irgendeiner Weise eine Zukunft dieser Region aufbauen kann. Und das Allerschlimmste oder die übelste aller Vorstellungen ist, dass letztendlich die Islamische Republik Iran und der Islamische Staat miteinander sogar könnten. Und mein Horrorszenario ist, dass dank dieses Totalversagens der letzten Monate es irgendwann eine Euphratbrücke geben wird, die so ist wie früher die Brücke über die Weichsel zwischen 1939 und 1941, als das Deutsche Reich und die Sowjetunion sich Mitteleuropa untereinander aufgeteilt haben und die jeweiligen politischen Dissidenten sich gegenseitig über die Brücke geschickt haben und man sich ansonsten bestens verstanden hat. Denn der Islamische Staat und die Islamische Republik, obwohl sie beide keine stabilen Gebilde sind und auf Expansion aus sind, können eher miteinander koexistieren, als dass sie mit der Vorstellung koexistieren können, dass es irgendwo Menschen gibt, die irgendetwas anderes wollen, die für Demokratisierung, für Parlamentarismus, für ein Ende von Scharia-Herrschaft und so weiter einstehen. Vor denen haben sie alle ganz große Angst und gegen die geht es immer. Und das Problem im Augenblick im Nahen Osten, ob man über den Iran spricht, ob man über den Irak spricht, ob man über Syrien spricht, ist, diese Menschen gibt es. Sie gab es 2009, haben sie im Iran gezeigt, dass es sie gibt. Es gibt sie immer noch, es gibt sie überall. Sie sind die ganz, ganz, ganz großen Verlierer dieser Entwicklung. Noch lange bevor der große Konflikt mit Israel anfängt. Und es gibt niemanden, der sie unterstützt. Und die Rechnung, die da eines Tages auf alle zukommt, die ist extrem hoch. Und diese Politik, die man im Moment mit dem Iran betreibt, gehört in meinen Augen in dem Irrsinn, der in den letzten 25, 30 Jahren im Nahen Osten betrieben worden ist, zum absoluten Höhepunkt. Und es ist jetzt schon absehbar, dass je länger man den Iran als Alliierten im Kampf gegen den Terror behandelt, je schlimmer die Situation wird. Und so, deshalb kann ich nur meinen kleinen Vortrag mit einem Verweis auf einen schiitischen Kuwaiti beenden, Hussein Abdul Hussein, der heute in einer libanesischen Zeitschrift schrieb, es ist so, es gibt keine Alternative, Sanktionen aufheben, all das wird die Sache nur schlimmer machen. Die einzige Alternative, die es langfristig gibt, ist eine andere Regierung in Teheran. Dankeschön.